Strack wirft mir falsche Übersetzung des Kohlnidre-Gebetes vor. Ich habe den hebräischen Text eines jüdischen Gebetsbuches aus dem Jahre 1889 abgedruckt und die deutsche Übersetzung, die von fachkundiger Seite ausgeführt wurde und lange bekannt ist, daneben gesetzt. Die später gedruckten Gebetbücher erhielten eine etwas andere hebräische Fassung. Beek bringt dann die Ausführungen des Lazar Goldschmidt über Strack wissenschaftliche Qualitäten, die vorn im Fritsch-Prozesse auszugsweise angeführt sind. Weiteres über Strack ist im genannten Hefte, 9. Jahrgang, 1. Heft 1921 und im 1. bis 4. Heft 10. Jahrgang 1922, die beide zu den Akten gereicht werden, nachzulesen. Ich selbst möchte noch Folgendes anführen. Strack schreibt auf Seite 32 seines oben zitierten Werks: Nicht nur Falsches, sondern geradezu Albernheiten bringt Gottfried zur Beek in seinem Hasse vor. Dass Juden die auf Seite 57 der ersten Beekschen Ausgabe abgebildete Postkarte habe drucken und im Ernst verbreiten lassen, Darstellung Zar Nikolaus als Opferhahn, ist einfach unglaublich. Jeder Judenkenner in der Welt kennt diese Karte. Ich füge einen Abdruck bei. Siehe die Bildbeilage, die als PDF dem Hörbuch beigefügt ist. Die Postkarte stellt den unter den Ostjuden noch heute sehr verbreiteten und am Vorabend des Versöhnungsfestes ausgeübten Opferbrauch, das sogenannte Kapores, dar. Es besteht in Darbringung eines Sühnopfers zur eigenen Entsündigung. Das Opfertier, ein Hahn, wird vom Opfernden dreimal um den Kopf geschwungen, wobei folgende hebräische Worte gemurmelt werden: Dieses ist mein Stellvertreter, dieses ist meine Auswechselung, dieses ist mein Sühneopfer. Dieser Hahn geht in den Tod, ich aber möge eingehen zu einem glücklichen und langen Leben und zum Frieden. Der Engländer Reverend R. McAul, Doktor der Theologie, schreibt in seinem 1851 auch in deutscher Sprache in Frankfurt am Main herausgegebenen Buch Nativo Tola bezüglich dieses Brauchtums wie folgt: Selbst die Natur des Opfers ist in der Wahl des Tieres bestimmt worden. Eber bezeichnet nämlich sowohl einen Menschen als auch einen Hahn, und es wird dadurch angedeutet, dass ein gerechter Mensch der Stellvertreter des sündigen Menschen sein müsse. Und so sagen die Rabbinen, dass dieses Tier, ein Hahn nämlich, gewählt worden sei. Weil sein Name einen Menschen bezeichnet, so ist es gleichsam die Stellvertretung eines Menschen für einen anderen Menschen. Orach Chaim 605. Wie einseitig philosemitisch Strack vorgegangen ist, dürfte hierdurch genügend bewiesen sein. Ich möchte gleichzeitig den Einwand widerlegen, dass das heutige Judentum derartige Gebräuche nicht mehr kennt. Ich bringe auf Seite 400 zwei Postkarten neueren Datums, die sich mit dem Hitler-Deutschland beschäftigen. Anmerkung Unglaublichkeiten.com, siehe hierzu das PDF, das dem Hörbuch anhängt. Weiter im Text. Beide Postkarten wurden im September 1933 anlässlich des Versöhnungsfestes und des jüdischen Neujahrsfestes in Polen und in den Randstaaten unter den Ostjuden verbreitet. Zwei Originale befinden sich in unseren Händen. Die Karten erschienen im Verlage von S. Rietznik, Warschau, New York, und sind in Frankreich angefertigt worden. Als herstellender Künstler zeichnet ein H. Goldberg. Der Text ist folgendermaßen zu übersetzen: A. Auf der in Abbildung 2 das neue Jahr verkörpernden Mädchenfigur steht Neujahr. Über der versinkenden Figur steht Hitlerismus. Der darüber stehende Text ist jiddisch mit hebräischen Buchstaben und lautet: Sink, Hitlerjahr, versink. Mit deinem Schmerz und Weh, sink, sink auf ewig schon. In Schoß der Zeit ein neues Jahr jetzt geht, mit neuem Glück und Freud, und es wird vom Zier und Leid die Welt befreit. B. Könnte man diese Postkarte noch als harmlos ansehen, als Ausdruck eines vielleicht begreiflichen Wunsches des Judentums, so geht Bild und Text des Bildes 3 an die größten Tiefen jüdischen Blutrituals. Die Buchstaben rechts sind hebräisch und heißen Leshana Toba, zum guten Jahre. Die Buchstaben links sind wieder jiddisch und heißen: Und kommt ein neuer, süßer Jahr, dann schlagen wir Kapores, also Opfern, mit alle Hitlerzeit und alle Schlack und Zoret, also Sorg. Auch der Einwand, das sei vielleicht eine vereinzelt gezeichnete und von einem Außenseiter versandte Karte, ist hinfällig. Nach Weltdienst 1.5 vom 1.2.1934 wurden am 21.08.1933 bei dem jüdischen Tabakfabrikanten B. Schereschewski in Riga 20 Kilogramm Postkarten der jüdischen Entsühnung durch den Hitler-Geber beschlagnahmt, die ihm von Warschau zugesandt waren.